vier himmlische Gestalten, und ihnen wurde gegeben einem jeglichen ein weißes Kleid, und sie werden herrschen auf Erden. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an, denn in ihren Schwänzen war ihre Macht, und ihre Macht war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen, und ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denselben taten sie Schaden. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Ich hörte ihre Zahl. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Die riefen mit großer Stimme: Tanzmord!